film is like a battleground. Love, hate, action, violence. One word, emotion. Film, Liebe, Hass, Action, Gewalt, Emotion. Aber manchmal auch der Versuch, angesichts eines Ereignisses wie des 11. September 2001 Trauer, Wut, Hass zu verarbeiten. Platz 5. 11/9/1, September 11, von Sean Penn, Claude Lelouch, Alejandro González Iñárritu und 8 weiteren Regisseuren, 2002. Episodenfilm, in dem 11 Regisseure in 11 Kapiteln eine filmische Verarbeitung suchen. Provokativ, disparat, einige Episoden berührend. In Erinnerung bleibt vor allem Alejandro González Iñárritus Kurzfilm. Eine Sequenz nur mit Ton, in Schwarz. Wir hören die Gespräche auf den Anrufbeantwortern, Schreie, Polizeifunk, den Sound der Anschläge, der Zerstörung des Grauens. Aber Iñárritu zeigt hier auch das Misstrauen, ein Jahr nur nach den Anschlägen, das vorschnellen Aufarbeitungsbildern nicht zu trauen ist. Platz 4. The Reluctant Fundamentalist. Tage des Zorns. Von Mira Nair. 2012. Stellen Sie sich dorthin. Ich nehme Ihre Sachen. Eine ganz andere Perspektive. Ein Pakistani vor 9-11 in den USA macht als Finanzanalyst Karriere. Legen Sie Ihre Überkleidung ab und tun Sie auf diesen Stuhl. Nach dem 11. September wird der Muslim immer stärker angefeindet. Sie wollen, dass ich mich ausziehe? Legen Sie Ihre Überkleidung ab. Zurückgekehrt nach Pakistan und nun möglicherweise verwickelt in die Entführung eines US-Amerikaners, erzählt er einem vermeintlichen US-Journalisten, der aber CIA-Mann ist, von seiner widerstrebenden Fundamentalisierung, das meint der Originaltitel. Mira Nair verweigert sich jeder einfachen Wahrheit und stellt die Anschläge vom 11. September in den USA in ein größeres, ein globales Bild. Zu trauern, sagt sie uns, bedeutet auch hinzuschauen, was tatsächlich war. Platz 3. World Trade Center von Oliver Stone, 2006. Wer geht mit? Bitte vortreten. Ich gehe da hoch, Sarge. Ich auch. Oliver Stone ist mit seinem Film über New Yorker Polizisten und Feuerwehrleute am 11. September ganz bei seiner Sache. Er baut Helden, Mythen und Legenden. Gut, das Team steht. Insofern sind alle Oliver Stone-Filme patriotisch, weil sie den guten Kern Amerikas beschwören. Die Szene, wenn der verschüttete und nun gerettete Polizist, alias Nicolas Cage, von Helfern auf einer Bahre durch die Trümmerlandschaft der Türme gereicht wird, das hat mit dem entsprechenden Soundtrack die biblische Anmutung einer Wiederauferstehung. Am Ende verdrängt das Pathos Trauer und Schmerz. Platz 2, Flug 93 von Paul Greengrass, 2006. Jenseits von Mythisierung gelingt Paul Greengrass mit seinem Spielfilm, 2 Jahre übrigens nach seiner ersten Jason-Bourne-Adaption, eine fast dokumentarische Rekonstruktion der Geschehnisse im Inneren des Flugzeugs United Airlines 93, das am 11. September entführt wurde. Den Passagieren gelang es zwar, die Al-Qaida-Terroristen zu überwältigen, aber das Flugzeug stürzte trotzdem ab. Allerdings nicht über Washington, sondern auf einem Feld in Pennsylvania. Gerade in der letzten Sequenz, wenn die Passagiere losschlagen, verbindet sich die Dramatik dieses historischen Ereignisses mit der klaustrophobischen Enge des Inneren eines schlingernden Flugzeuges zu einem wahrhaftig emotionalen Vulkan. Nervenkino. Wozu sind Menschen in einer Extremsituation fähig? Diese Frage allerdings hält den Zuschauer danach vollkommen gefangen. Platz 1. Extrem laut und unglaublich nah von Stephen Daldry. 2011. Das Anfangsbild, Bildausschnitte eines Fußes, eines Schuhes, vielleicht von dunklen Haaren, aber kein Gesicht zu sehen, vor hellblauem Himmel alles. Nahaufnahme eines Vaters, der am 11. September aus den Türmen zu Tode stürzt. Die Heldenreise, die sein Sohn Oscar, ein Junge mit Asperger-Syndrom, im Film unternimmt, das ist eine bewegende Trauerreise oder besser der Versuch, die Fähigkeit zu trauern zu erlangen. Ganz aus der Perspektive des 11-jährigen Jungen versucht Stephen Daldry auf erschütternde wie schöne Weise nach einem Weg, das Trauma, das der 11. September verursacht hat, in einem Spielfilm anzuschauen. Und wenn eine Figur am Ende das Recht auf die Versöhnung mit der Trauer und dem Schmerz hat, dann dieser Oscar. So sehr ich mir das wünsche, mein Vater kommt auch nie wieder zurück. Und ich dachte, ich kann ohne ihn nicht leben. Aber jetzt weiß ich, dass ich es kann.